50 languages. 89. Imperativ 1. Imperativ 1. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du kommst so spät, komm doch nicht so spät. Du kommst so spät, komm doch nicht so spät. Du lachst so laut, lach doch nicht so laut. Du lachst so laut, lach doch nicht so laut. Du sprichst so leise, sprich doch nicht so leise. Du sprichst so leise, sprich doch nicht so leise. Du trinkst zu viel, trink doch nicht so viel. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. Seien Sie nicht dumm. Seien Sie nicht dumm.